14 Feuer und Wasser. Wenn ihr, wie die Zwerge, etwas über Smaug erfahren wollt, so müssen wir zu jenem Abend zurückkehren, als er die Tür zerschmetterte und in rasender Wut davonflog. Die meisten Menschen der Seestadt Eskaroth waren in ihren Häusern, denn der Wind wehte kalt aus Osten und sie froren. Aber einige wenige gingen über den Kais und beobachteten, wie sie es gerne taten, auf den glatten Flächen des Sees das Licht der Sterne, wenn sie am Himmel aufleuchteten. Von der Stadt aus verdeckte die Silhouette jener niedrigen Vorberge am anderen Ende des Sees, durch die das eilige Wasser sich von Norden her einen Weg bahnte, nahezu den ganzen einsamen Berg. Nur den hohen Gipfel konnte man bei klarem Wetter erkennen. Selten nur schauten die Menschen dorthin, denn dieser Gipfel war selbst im Morgenlicht ein unheimlicher Anblick. Nun aber war er in der Finsternis der Nacht gänzlich verschwunden. Plötzlich leuchtete der Gipfel dennoch auf. Ein flüchtiges Glühen überzog ihn und erlosch wieder. »Schaut«, sagte einer, »schaut die Lichter dort wieder. Vergangene Nacht«, behaupteten die Wächter, »waren sie ebenfalls von Mitternacht bis zur Frühdämmerung zu sehen. Irgendetwas geht da vor.« »Vielleicht schmiedet der König unter dem Berg sein Gold«, bemerkte ein anderer. »Lang her, dass er nach Norden zog. Es wird Zeit, dass die alten Lieder wahr werden.« »Von welchem König redet ihr?«, fragte ein Dritter mit grimmiger Stimme. »Viel wahrscheinlicher ist, dass die verheerenden Feuer vom Drachen stammt, vom einzigen König unter dem Berg, den wir je gekannt haben.« »Geht, ihr prophezeit immer nur schwarzes Unglück«, erwiderten die anderen. »Alles Mögliche, von Überschwemmungen angefangen bis zu vergifteten Fischen. Denkt euch einmal etwas Hübscheres aus.« Da leuchtete plötzlich in den Vorbergen ein helles Licht auf und das Nordende des Sees begann wie schieres Gold zu glühen. »Der König unter dem Berg«, schrien sie, »sein Kronschatz schimmert sonnengleich, sein Gold trägt jeden Fluss ins Reich, das eilige Wasser, seht nur, trägt lauteres Gold aus dem Berg«, riefen sie. Überall öffneten sich die Fenster, eilige Füße rannten über Treppen und durch Gänge. Ein gewaltiger Begeisterungssturm erhob sich. Aber der Mann mit der grimmigen Stimme rannte zum Meister. »Der Drache kommt«, schrie er, »oder ich will ein Narr sein, reiß die Brücke ab, zu den Waffen, zu den Waffen!« Plötzlich erklangen warnende Trompeten. Lang hallte das Echo von den Felsküsten zurück. Die Hochrufe brachen ab und die Freude verwandelte sich in Schrecken. Und so geschah es, dass der Drache die Menschen nicht ganz unvorbereitet traf. Seine Fluggeschwindigkeit war nicht gering und es dauerte nicht lange, bis sie ihn wie einen Feuerfunken herankommen sahen. Immer gewaltiger, blendend heller wurde der Drache und die klugen Leute sahen nun ein, dass die Prophezeiungen sich leider ins Gegenteil verkehrten. Noch blieb ihnen ein wenig Zeit. Jedes Gefäß in der Stadt wurde mit Wasser gefüllt, jeder Krieger war in Waffen, jeder Bolzen, jeder Pfeil lag griffbereit. Die Brücke zum Ufer wurde abgerissen und zerstört, ehe das schreckliche Getöse des nahenden Drachen lauter wurde und der See sich unter dem schaurigen Flügelschlag feuerrot kräuselte. Mitten in das Geschrei und Jammern brach der Drache über sie herein. Er schwang sich zur Brücke herab und sah sich überlistet. Die Brücke war verschwunden und seine Feinde saßen drüben auf einer Insel im tiefen Wasser. Zu tief, zu dunkel, zu kalt für einen Drachen. Hätte er sich hinabgestürzt, so würde sich ein solcher Dampf erhoben haben, dass das ganze Land ringsum für Tage in dichtem Nebel versunken wäre. Aber der See war mächtiger als Smaug. Sein tiefes Wasser hätte die Feuerglut des Drachen gelöscht, ehe er hinübergelangte. Brüllend kehrte er um und flog über die Stadt. Ein Hagel dunkler Pfeile prasselte ihm entgegen. Sie klirrten gegen seine Schuppen und Juwelen, entzündeten sich in Smaugs vernichtendem Atem und fielen brennend und aufzischend in den See. Ein Feuerwerk, wie man es sich prächtiger nicht vorstellen kann. Das Schwirren der Bogensehnen und das Schrillen der Trompeten machten Smaug blind vor Wut und Zorn. Keiner hatte jahrhundertelang gewagt, ihm eine offene Schlacht zu liefern. Und wenn jener Mann mit der grimmigen Stimme nicht gewesen wäre, Bart war sein Name, so hätte es auch jetzt keiner gewagt. Bart rannte umher und schrie den Bogenschützen Mut zu. Er zwang den Meister, der ihnen befahl, bis zum letzten Pfeil zu kämpfen. Feuer schoss dem Drachen aus dem Mund. Für eine Weile kreiste er hoch in der Luft und erleuchtete den ganzen See. Die Bäume an den Ufern schimmerten wie Kupfer und Blut. Ihre dunklen Schatten irrten gespenstisch am Boden. Dann brach Smaug geradewegs in dem Pfeilhagel hinein, tollkühl in seiner Wut, und hatte nicht Acht, ob sein Schuppenpanzer den Menschen zugekehrt war oder nicht. Sein einziger Gedanke war, die Stadt in Brand zu setzen. Feuer sprang von den Strohdächern und von den Balkenenden auf, während Smaug sich immer von Neuem herabstürzte, wendete und zurückkehrte. Was nützte es, dass alle Dächer mit Wasser begossen wurden, ehe er kam? Abermals flogen die Wassereimer hunderte Hände entlang, wo immer ein Brand ausbrach. Aber immer wieder kehrte der Drache zurück, ein Schlag mit seinem Schwanz, und die große Halle stürzte krachend zusammen. Hoch sprang die nicht mehr zu erstickende Flammensäule in die Nacht. Noch ein Angriff und noch einer. Der Feuersturm erfasste ein Haus nach dem anderen und es krachte zusammen. Kein Pfeil hielt Smaug zurück. Keiner verletzte ihn mehr als ein Mückenstich drüben in den Sümpfen. Schon sprangen an allen Seiten der Inselstadt die Menschen ins Wasser. Frauen und Kinder flüchteten in die Lastboote des Markthafens. Waffen wurden fortgeworfen, Kummer und Trauer herrschten, wo noch vor gar nicht langer Zeit die alten Lieder über die Zwerge und die kommenden frohen, heiteren Zeiten erklungen waren. Jetzt verfluchten sie die Zwerge. Der Meister aber flüchtete zu seinem großen, vergoldeten Boot und hoffte, in der allgemeinen Verwirrung davonzurudern und sich in Sicherheit bringen zu können. Bald würde die ganze Stadt vernichtet sein, heruntergebrannt bis auf den dunklen Spiegel des Sees. Das jedenfalls war Smaugs Absicht. Er hatte nichts dagegen, dass sie in ihre Boote kletterten. Das würde eine schöne Jagd geben. Oder würde sie auf dem See aushungern. Gingen sie aber an Land, so würde er schon wissen, was er zu tun hatte. Den ganzen Uferwald würde er in Brand setzen, Feld und Weideland ausdorren. Gerade jetzt aber betrieb er die Vernichtung der Stadt wie einen Sport. Seit Jahren hatte ihm nichts mehr solchen Spaß gemacht. Aber da hielt sich immer noch eine Schar Bogenschützen zwischen den brennenden Häusern stand. Ihr Führer war Bart mit der grimmigen Stimme und dem steinernen Gesicht. Obgleich seine Freunde ihn wegen der prophezeiten Überschwemmung und vergifteten Fische verlacht und verspottet hatten, kannten sie doch seinen Wert und seinen Mut. Einer seiner Vorfahren war Girion, Fürst von Dahl, dessen Frau und Kind auf dem eiligen Wasser dem Untergang entronnen waren. Jetzt schoss er mit einem großen Eibenbogen, bis alle seine Pfeile, ein einziger ausgenommen, verschossen waren. Dicht neben ihm prasselten die Flammen. Seine Kameraden verließen ihn. Er spannte den Bogen zum letzten Male. Plötzlich flatterte aus dem Dunkel etwas auf seine Schulter. Er erschrak, aber es war nur eine alte Drossel. Furchtlos ließ sie sich dicht neben seinem Ohr nieder und brachte eine seltsame Nachricht. Bart wunderte sich, dass er die Sprache der Drossel verstehen konnte. Aber er war ja ein Sohn von Dahl. »Warte«, sagte sie zu ihm, »der Mond kommt herauf. Schau auf die linke Seite von Smaugs Brust, wenn er über dir kreist.« Und während Bart staunend zuhörte, erzählte sie ihm, was im Berg geschehen und was dort oben gesprochen worden war. Dann zog Bart die Bogensehne bis ans Ohr. Der Drache flog niedrig, kreisend zurück, und als er herankam, erhob sich der Mond über dem Ostufer und versilberte Smaugs gewaltigen Schwingen. »Pfeil«, sagte der Bogenschütze, »schwarzer Pfeil, ich habe dich als Letzten aufgespart. Du hast nie gefehlt, immer habe ich dich wiedergefunden. Ich habe dich von meinem Vater erhalten, und auch er erhielt ihn als Erbe aus alten Tagen. Wenn du wirklich aus den Schmieden des wahren Königs unter den Berg kommst, so flieg jetzt und Glück sei mit dir.« Der Drache schoss tiefer denn je herab, und als er sich wandte, versprühte seine untere Panzerseite im Mondlicht weißes Edelsteingeglitzer, aber ein einzelner Fleck blieb stumpf. Der große Eibenbogen schwirrte und der schwarze Pfeil verließ in geradem Flug die Sehne geradewegs hinauf zu jedem stumpfen Fleck in der linken Brustseite, über dem sich die Vordertatze zum Schlag erhoben hatte. Der Pfeil schlug ein und Widerhaken, Schaft und Feder verschwanden, so scharf war sein Flug. Mit einem Schrei, der Menschen ertauben ließ, Bäume fällte und Steine zersplitterte, schoss Smaug feuerspeiend in die Höhe, überschlug sich und krachte von oben, zu Tode getroffen, herab. Mitten in die Stadt fiel der Drache. In seinem Todeskampf schlug er Eskarod in funkensprühende Trümmer. Der See brach herein, eine gewaltige Dampfwolke erhob sich, weiß vor der tiefen Finsternis unter dem Mond. Ein Zischen, ein aufschießender Wirbel, dann war Stille. Und dies war das Ende von Smaug und Eskarod, nicht aber von Bart. Der Mond stieg höher und höher und der Wind blies laut und kalt. Er drehte seltsam verzwirnte Wolkensäulen und jagende Fetzen aus dem weißen Nebel, trieb ihn fort nach Westen und zerfetzte ihn über den Sümpfen am Rand des Nachtwaldes. Wie schwarze kleine Pünktchen trieben zahlreiche Boote über den See und der Wind trug die Stimmen der Menschen von Eskaroth über das Wasser, die ihre verlorene Stadt, ihr Hab und Gut und ihre zerstörten Häuser beklagten. Indessen war trotz allem Anlass genug, dankbar zu sein, wenn man es auch gerade in diesem Augenblick nicht von ihnen erwarten konnte. Mindestens 3/4 der Stadtbevölkerung war mit dem Leben davongekommen. Ihre Wälder, Weiden und Felder, das Vieh und die meisten ihrer Boote waren heil geblieben. Und der Drache war tot. Was das bedeutete, hatten sie noch gar nicht begriffen. Am westlichen Ufer sammelten sich die jammernden Menschen. Sie froren im kalten Wind. Ihre erste Verbitterung machte sich Luft gegen den Meister, der die Stadt allzu rasch verlassen hatte, während mancher noch bereit war, sie zu verteidigen. »Er mag einen gescheiten Kopf haben, was Geschäfte angeht, besonders für seine eigenen«, murrten einige. »Aber wenn es ernst wird, dann ist kein Verlass auf ihn.« Und sie priesen Barts Mut und seinen letzten wunderbaren Schuss. »Wenn er bloß nicht gefallen wäre«, klagten alle, »wir würden ihn zum König machen. Bart, der Drachenschütze, aus dem Geschlecht von Girion, welch ein Jammer, dass er tot ist.« Mitten in ihre Rede trat eine große Gestalt aus dem Schatten der Nacht, triefend vor Nässe, das schwarze Haar wirr über Gesicht und Schultern hängend. Aber der Stolz sprach aus seinen Augen. »Bart ist nicht tot«, sagte er. Er tauchte unter und verließ schwimmend Eskaroth, als der Feind geschlagen war. »Ich bin Bart aus dem Geschlecht von Girion. Ich bin der Drachentöter.« »König Bart, König Bart«, schrien sie, indessen der Meister mit den Zähnen knirschte. »Girion war Fürst auf Dahl, nicht König von Eskaroth«, sagte er. »In der Seestadt wählten wir von jeher unter den Alten und Weisen einen Meister aus. Nie haben wir die Herrschaft kriegerischer Männer geduldet. Lasst euren König Bart zurück in sein angestammtes Reich gehen. Durch seinen Mut ist Dahl frei geworden, nichts hindert seine Rückkehr. Und jeder, der will, kann mit ihm gehen, wenn ihm die kalten Steine im Schatten des Berges lieber sind als die grünen Ufer des Sees. Wer gescheit ist, bleibt hier, denkt an Wiederaufbau der Stadt und genießt, wenn es soweit ist, ihren Frieden und Reichtum.« »Wir wollen König Bart«, schrie das in der Nähe stehende Volk ihm als Antwort zu. »Wir haben genug von Geldzählern und alten Männern.« Und die weiter entfernt Stehenden nahmen den Ruf auf und schrien: »Hoch der Bogenschütze und nieder mit den Geldzählern«, bis das Geschrei das ganze Ufer entlanghallte. »Ich bin der Letzte, der Bart den Bogenschützen gering achtet«, sagte der Meister vorsichtig, denn Bart stand dicht neben ihm. »Heute Nacht hat er sich einen hervorragenden Platz unter den Wohltätern unserer Stadt verdient. Er ist wert, dass man zahlreiche unsterbliche Heldenlieder über ihn singt. Aber warum, o Volk«, und dabei reckte sich der Meister auf seinen Fußspitzen und sprach sehr laut und klar, »warum schiebt ihr alle Schuld auf mich? Für welchen Fehler wollt ihr mich absetzen? Wer weckte den Drachen aus seinem Schlaf, das möchte ich fragen. Wer erhielt von uns reiche Geschenke und großmütige Hilfe und machte uns glauben, dass die alten Lieder wieder wahr würden? Wer rechnete mit unserem guten Herzen und unserer Leichtgläubigkeit? Wie sah denn das Gold aus, das sie als Dank zu uns den Fluss herabgeschickt haben? Drachenfeuer und Vernichtung, von wem also sollten wir diese Wiedergutmachung des Schadens fordern, die Hilfe für unsere Witwen und Waisen?« Wie ihr seht, hatte dieser Mann seine Stellung als Meister der Stadt Eskaroth nicht umsonst erhalten. Der Erfolg seiner Rede war, dass das Volk seinen Wunsch nach einem neuen König für den Augenblick völlig vergaß und Thorin und seine Gesellschaft zur Zielscheibe ihres Ärgers machte. Ungezügelte, bittere Worte wurden laut. Einige von denen, die damals die alten Lieder am lautesten gesungen hatten, schrien sich jetzt heiser, dass die Zwerge den Drachen vorsätzlich gegen sie aufgestachelt hätten. »Ihr Narren«, sagte Bart, »warum Schande und Zorn auf diese unglücklichen Geschöpfe laden? Ohne Zweifel kamen sie zuerst im Feuer um, als Smaug sich gegen uns wandte.« Dann aber, mitten in seiner Rede, rührte sich der Gedanke in seinem Herzen, dass der märchenhafte Schatz jetzt ohne Hüter und Eigentümer im Berg lag, und er schwieg plötzlich. Er dachte an die Worte des Meisters, dachte an die wiederaufgebaute Stadt Dahl, über der goldene Glocken klingen sollten, wenn er nur die Menschen finden konnte für dieses Werk. Schließlich erhob er seine Stimme abermals. »Dies ist nicht die Zeit für böse Worte, Meister, Auch sollten wir nicht gerade jetzt gewichtige Veränderungen erwägen. Arbeit wartet auf uns. Ich diene euch noch immer. Nach einer gewissen Zeit jedoch werde ich vielleicht noch einmal über eure Worte nachdenken und mit jedem, der mir folgen will, nach Norden ziehen. Damit schritt er davon, um bei der Anlage der Lager zu helfen und für die Kranken und Verwundeten zu sorgen. Aber der Meister starrte finster hinter ihm her und blieb auf seinem Fleck sitzen. Er dachte viel nach und sagte wenig, wenn es nicht gerade darum ging, Leute herbeizurufen, die ihm Feuer zum Wärmen und etwas zu essen bringen sollten. Überall, wo Bart auch jetzt ging, fand er, dass sich unter dem Volk die Gespräche über den gewaltigen Schatz, der nun nicht mehr bewacht wurde, wie ein Lauffeuer verbreitet hatte. Die Leute sprachen nur noch über den Schadensersatz, den sie bald erhalten würden, darüber hinaus von Reichtümern, mit denen sie die verlockenden Dinge aus dem Süden kaufen wollten. Das munterte sie bei ihrer harten Arbeit ordentlich auf. Und das war gut so, denn die Nacht war bitterkalt. Ein Dach über dem Kopf konnten nur wenige erhalten, der Meister hatte eines, und Lebensmittel gab es auch nur in sehr beschränktem Maße. Selbst beim Meister waren sie knapp. Durch die Nässe und Kälte und die Sorgen dieser Elendsnacht wurde mancher, der unverletzt die Vernichtung der Stadt überstanden hatte, krank und starb. Und die folgenden Tage sahen viel Ungemach und Hunger. Unterdessen hatte Bart die Zügel in die Hand genommen. Er gab die Anordnungen, die er für gut hielt, jedoch stets im Namen des Meisters. Es war eine schwere Aufgabe, das Volk zu führen und die Vorbereitungen zum Schutz und zur Unterbringung der Menschen zu treffen. Wahrscheinlich wären die meisten in dem harten Winter gestorben, der allzu rasch auf diesen Herbst folgte, wenn keine Hilfe gekommen wäre. Aber die Hilfe kam bald. Bart hatte sofort Eilboten flussauf in den Wald geschickt, um Hilfe beim Elbenkönig zu erbitten. Diese Boten waren auf ein aufbrechendes Heer gestoßen, obwohl erst 3 Tage nach dem Tod von Smaug vergangen waren. Von den Vögeln, die sein Volk liebten, und von einigen Kundschaftern hatte der Elbenkönig die Neuigkeit erfahren. Er wusste also, was geschehen war. Denn in der Tat, die Aufregung unter allem, was an der Grenze des vom Drachen verwüsteten Landes Flügel trug, war nicht gering. Die Luft war von kreisenden Vogelschwärmen erfüllt, und die rasch fliegenden Eilboten schossen kreuz und quer über den Himmel. Über dem Saum des Nachtwaldes pfiff und schrie und flötete es in allen Vogelsprachen. Weit über dem Wald verbreitete sich das Wort: Smaug ist tot. Laub raschelte, erschreckt hielten alle den Atem an. Und noch ehe der Elbenkönig fortritt, hatte die Nachricht sich nach Westen bis zu den Fichtenwäldern der Nebelberge verbreitet. Beorn in seinem Holzhaus hatte sie gehört und die Orks hielten Rat in ihren finsteren Höhlen. »Das wird die letzte Nachricht von Thorin Eichenschild sein«, sagte der König. »Ich fürchte, er wäre besser mein Gast geblieben. Wie dem auch sei, es bläst ein schlechter Wind«, fügte er hinzu. »Der bringt keinem Gutes.« Denn auch er hatte die Sage von dem märchenhaften Reichtum Trors nicht vergessen. So kam es, dass Barts Botschafter ihn mit zahlreichen Speerträgern und Bogenschützen auf dem Marsch fanden. In mächtigen Scharen sammelten sich Krähen über seinem Heer, denn sie dachten, dass ein Krieg bevorstünde, wie es ihn seit langen Zeiten in diesen Gegenden nicht mehr gegeben hatte. Aber als der König Barts Bittgesuch vernahm, hatte er Mitleid, denn er war der Fürst eines guten und freundlichen Volkes. So änderte er die Richtung und anstatt geradewegs zum einsamen Berg zu marschieren, eilte er, dem Flusse folgend, zum langen See. Da er nicht genug Boote und Flöße für sein Heer hatte, war er gezwungen, den langsameren Fußweg zu wählen. Er sandte jedoch große Mengen von Vorräten auf dem Wasserweg voraus. Indessen, Elben sind leichtfüßig und obgleich sie in jenen Tagen wenig an Märsche gewöhnt und die verräterischen, unsicheren Landstriche zwischen dem Nachtwald und dem langen See ihnen kaum vertraut waren, ging der Zug schnell voran. Bereits am 5. Tag nach Smaugs Tod erreichten sie die Seeufer und schauten auf die Trümmer von Eskarot. Sie wurden herzlich willkommen geheißen und das verwundert gewiss nicht. Die Menschen und ihr Meister waren bereit, als Gegenleistung für die Hilfe des Elbenkönigs zukünftig jeden Handel abzuschließen. Ihre Pläne waren bald gemacht. Der Meister blieb mit den Kindern und Frauen, den Alten und Kranken zurück. Einige Handwerker und viele geschickte Elben gesellten sich zu ihnen. Es wurden Bäume gefällt und Holz gesammelt, das man ihnen aus dem Nachtwald den Fluss herunter zuschickte. Dann begannen sie, für den nahen Winter Vorsorge zu treffen und zahlreiche Hütten am Ufer zu errichten. Auch planten sie unter der Leitung des Meisters eine neue Stadt, die noch schöner und großzügiger als die alte angelegt werden sollte. Allerdings nicht am selben Platz. Sie verlegten sie weiter nordwärts, höher das Ufer hinauf, denn sie hatten für alle Zeiten Furcht vor dem Wasser, in dem ein toter Drache lag. Nie wieder würde er zu seinem goldenen Schlaflager zurückkehren. Kalt wie Stein lag auf dem Grund der Untiefe ausgestreckt. Dort konnte man auch viele Jahre lang bei ruhigem Wasser seine gewaltigen Knochen zwischen den zerstörten Pfählen der alten Stadt sehen. Aber nur wenige wagten es, den verfluchten Ort zu überqueren, und keiner versuchte je, in das zitternde Wasser hinabzutauchen und die kostbaren Juwelen zu bergen, die von seinem verrottenden Panzer herabfielen. Alle waffenfähigen Männer aber und der größte Teil der Mannschaft des Elbenkönigs machten sich zum Aufbruch bereit, nach Norden zum einsamen Berg. So durchschritt am 11. Tage nach dem Fall der Stadt die Vorhut das Felsentor am Ende des Sees und erreichte die vom Drachen verwüsteten Länder.